war sicher kein Kind von Traurigkeit. Doch braucht ein Held, der meinen Traum teilt. Ich war ein Junge, der sich ungläubig die Augen reibt. Von Superkräften besessen und der Zauberei. Ich schob mir Spinat mit der Schaufel rein. Wollte es übertrieben stark wie Popeye sein. Bei Nankatsu der beste Zocker sein. Hau das Ding wie Tsubasa mit dem Volley rein. Ich wollte Bomben verteilen wie Bud Spencer. Hau jeden Gangster wie Van Damme krass vom Fenster. Wollte brüllen wie Mufasa und mein Pfad finden. So richtig scheiße bauen wie Bart Simpson. Ich hasste Tofu, mir geht es auch so gut. Kamehameha wie Son Goku. Die Helden unserer Kindheit haben uns inspiriert. Wir zeigen dir, was im Kopf eines Kindes passiert. Ich wollte ein Held und kein Kind sein. Kind sein, Fantasie pur, die Gedanken sind frei, sind frei. Verträumt, naiv, kindliche Blindheit, Blindheit. Und fliegen wie die Helden unserer Kindheit, Kindheit. War wie Max und Moritz, ein kleiner Rüpel. Versteckte Sachen wie Pumuckel in Mamas Küche. Wollte so schnell sein wie Speedy Gonzales. Liebte KRTL und die Comics von Marvel. Schaute Tick, Trick und Track, Alfred, Doris, Quack, die Peanuts und auch Goofy und Max. Typisch Andy, Streich spielen war vernünftig. Später Pokémon, ich kannte alle 150. Captain Baloo und seine tollkühne Crew. Mochte Cartoon Networks und die Looney Tunes. Sag ein Chip und Chap, die Ritter des Rechts, Alvin und die Chipmunks fand ich auch nicht schlecht. X-Men, He-Man bei der Macht von Grayskull. Calimero und Disneys große Pause, genial. Asterix, Obelix, sehr vielversprechend. Sie prägten meine Kindheit, ich werd sie nie vergessen. Ich wollte ein Held und kein Kind sein. Kind sein, Fantasie pur, die Gedanken sind frei, sind frei. Verträumt, naiv, kindliche Blindheit, Blindheit. Und fliegen wie die Helden unserer Kindheit, Kindheit. Ich wurde älter und erkannte eigentlich nur, die Helden unserer Kindheit waren Zeichentrickfiguren. In späteren Jahren wurde dann Papa zu Hulk, ein wahrer Held zum Anfassen in Vatergestalt. Und mein Chef war für mich Superman, zeigte, dass man mit Fleiß ein Benz kaufen kann. Berliner Rapper wurden zu Vorbildpoeten. Sex, Gewalt und Drogen, ja so wollten wir leben. Mit 14 Jahren sah ich endlich ein. Die Kindheit, die ich führte, war längst vorbei. Doch meine Mom stand wie Sarabi hinter mir. Sie war eine Löwin, wenn jemand ihr Kind anrührt. Ich lernte schnell, ohne Fleiß kein Preis, denn das brachten mir meine Eltern bei. Meine Jugend war schon manchmal ziemlich sinnfrei. Doch vielleicht bin ich heute ein Held deiner Kindheit.